HR2 Kultur. Feature. Paul Kuhn, der mit seiner Musik immer lieber Menschen unterhalten als Kritiker begeistern wollte, pflegte ein konsequentes Desinteresse an Einteilungen in E- und U-Musik, in Jazz und Schlager. Es muss doch schön sein, so lautete sein Credo, mit dem er zumindest in den Feuilletons lange Zeit auf Unverständnis stieß. Erst spät kehrte er zu seinen musikalischen Wurzeln zurück und fand endlich auch als Jazzpianist gebührende Anerkennung. Das Feature von Nadja Meyer zeichnet das facettenreiche Leben von Paul Kuhn nach, der 2013 im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Das musikalische Wunderkind. Ländler, Chopin und Glenn Miller. Der Erste Weltkrieg ist gerade überstanden. Seine Folgen sind es noch lange nicht. Über Nacht werden Millionen vormals kaufkräftiger Bürger bettelarm, während Spekulanten und Kriegsgewinnler ihren neuen Reichtum schamlos zur Schau stellen. Nervös vibriert das kulturelle Leben zwischen Inflation und Weltwirtschaftskrise. Während der Puls der Republik in Berlin immer schneller schlägt, geht es in den anderen deutschen Städten noch beschaulich zu, etwa in Wiesbaden. Glatter Asphalt, lineare Straßen, Trikotgesichter, illuminierte Cafés, Fabelpreise, schlechte Visagen. Es ist auch hier langweilig, schnaubt Bertolt Brecht über das Tor zum Rheingau, wo am 12. März 1928 Paul August Kuhn geboren wird. Es ist das Jahr, in dem Kurt Weils und Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper in Berlin uraufgeführt und das erste Fernsehgerät der Welt eingeschaltet wird. Walt Disney zeichnet eine kleine Maus mit großen Ohren, die als Mickey Maus unsterblich wird. Werftarbeiter streiken für eine 48-Stunden-Woche und Max Schmeling wird deutscher Meister im Schwergewicht. Paul Kuhns Vater arbeitet im Casino als Croupier. Die Mutter, eine gebürtige Wiesbadenerin, führt den Haushalt. Sie ist es auch, die als Erste bemerkt, dass der Jüngste ihrer drei Söhne Musik im Blut hat. Paul Kuhns Patenonkel legt dem Sechsjährigen schließlich ein Akkordeon unter den Weihnachtsbaum. Der Bruder meiner Mutter. Der war musikalisch, aber auch nicht so, dass man sagen würde, dass er ein toller Musiker war. Der hat hausgemacht, ein bisschen Gitarre gespielt. Und da kommt aber der einzige musikalische Faden kommt aus dieser Richtung meiner Mutter. Meine Mutter hat gerne gesungen, hat immer richtig gesungen, das habe ich auch damals schon gehört. Und ich habe auch immer richtig gespielt. Das haben die anderen wieder auch gehört. Ich habe die ersten Weihnachtslieder so aus dem Hut, sagt man, gespielt und die waren eben richtig. Berichtet Paul Kuhn 2008 in einem Interview mit HR2-Redakteurin Karin Röder. Onkel Paul trifft sich gelegentlich mit Freunden, um Wiener Schrammelmusik zu machen. Kaum, dass der Neffe das Akkordeon tragen kann, nimmt er ihn mit zu diesen Zusammenkünften. Der Junge hört sich an, was die Männer spielen. Und sobald er die Tonart herausgehört hat, steigt er mühelos ein. Er spielt Walzer, Ländler und Polka, ohne die Stücke vorher zu kennen. Die Eltern beschließen, das Talent des jüngsten Sohnes zu fördern, soweit es ihre finanziellen Mittel zulassen. Der Vater wiederum, stets auf der Suche nach Nebeneinkünften, die zur Aufbesserung der Haushaltskasse beitragen könnten, erkennt, dass die Begabung des Jungen nicht nur Geld kostet, sondern damit auch etwas zu verdienen ist. Schon bald sorgt der Sohn auf Betriebsfesten, Hochzeiten, in Altersheimen und auf Weihnachtsfeiern für die musikalische Unterhaltung. Der Vater wird so etwas wie der erste Manager von Paul Kuhn. Im Mai 1936 wird deutschlandweit ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem die besten Musiker ermittelt werden sollen. Die Veranstaltung für den GAU Hessen-Nassau findet im Wiesbadener Paulinenschlösschen statt. Die Eltern haben ihren jüngsten Sohn heimlich angemeldet und sind nun gespannt, wie er sich schlägt. Hinter der Bühne warten 11 gestandene Männer und ein Kind auf den Auftritt. Paul Kuhn ist mit Abstand der Jüngste. Er gewinnt den Wettbewerb und wird zur Endausscheidung im Sommer nach Berlin eingeladen. Dort eröffnet am 1. August 1936 Adolf Hitler die 11. Olympischen Spiele. Das sportliche Ereignis soll erstmals auch ein mediales werden. Und auch die Endausscheidung des Musikwettbewerbs auf der gleichzeitig stattfindenden Funkausstellung soll im Fernsehen übertragen werden und in sämtlichen Fernsehstuben Berlins zu sehen sein. In Wiesbaden macht es enormen Eindruck, wenn der Vater berichtet: Mein Sohn hat in Berlin auf der Funkausstellung gespielt und das wurde sogar im Fernsehen übertragen. Und es erhöht seinen Marktwert, auch wenn die Endausscheidung auf dem Akkordeon ein anderer gewonnen hat. Als der Junge schließlich sagt, ich will Musiker werden, zögern die Eltern keinen Moment und schaffen ein Klavier an. Eine enorme Investition für die nicht gerade wohlhabenden Kuhns. Paul lernt Chopin, Bach und Händel kennen, er übt Etüden, Fugen und Suiten. 1938 hört der Vater von der Eröffnung eines musischen Gymnasiums im benachbarten Frankfurt. Beseelt von der Idee, dass seinem Sohn eine Karriere als großer Konzertpianist oder berühmter Dirigent bevorsteht, setzt er alle Hebel in Bewegung, dass der 11-jährige Paul Kuhn dort vorspielen darf. Obwohl eigentlich klar ist, dass die Internatskosten die finanziellen Möglichkeiten der Familie übersteigen. Ende 1939 beziehen die ersten 130 Schüler das musische Gymnasium, um als musikalisch besonders Begabte angemessen gefördert und unterrichtet zu werden. Unter ihnen Paul Kuhn. Seinem Vater bereiten die Kosten der Ausbildung immer noch Kopfzerbrechen. Denn nicht nur die Schule muss bezahlt werden, sondern auch das obligatorische zweite Instrument. Paul hat sich für Klarinette entschieden. Martin Kuhn, der nun schon ein paar Jahre die künstlerischen Geschicke seines Sohnes managt, hat einen rettenden Einfall. Er fädelt einen Auftritt anlässlich eines Festes bei der Familie des geheimen Kommerzienrates Wilhelm von Opel ein. Geschickt gelingt es dem Vater, die Aufmerksamkeit des Kommerzienrats auf die Künste seines Sohnes zu lenken. Wilhelm von Opel ist vom Talent des Jungen angetan und verspricht ihm, nicht nur die Kosten für eine Klarinette, sondern auch einen großen Teil des Schulgelds zu übernehmen. 3 Jahre verbringt Paul Kuhn auf dem musischen Gymnasium. Er hat sich inzwischen mit dem ein Jahr älteren Gerd Schröder angefreundet. Einem Jungen, der wie er aus Wiesbaden kommt und ein guter Gitarrist ist. Gemeinsam hören sie Musik, die in der Zeit des Nationalsozialismus streng verboten war. Paul Kuhn wird gerade diese Musik sein Leben lang begleiten. Als ich zum ersten Mal die Glenn Miller Band hörte, das war mitten im Krieg, verbotenerweise bei einem Freund, der älter war als ich, haben wir da BBC oder was immer für einen Sender reingekriegt und da spielte die Miller Band. Und das war so faszinierend, eine Big Band im heutigen Sinne. Ich war ja auch mit 17 Mann besetzt, mit 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophonen. Das gab's ja in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Aber die Miller Band war natürlich verboten. Die waren natürlich heiß. Das würde das Deutsche Tanzorchester nie gemacht, gekonnt haben. Fronttheater und Swing für die Wehrmacht. Der Krieg ist mittlerweile in eine Phase getreten, in der jeder Mann an die Front geschickt wird. Auch Paul Kuhn ist nach den Maßstäben der Zeit inzwischen alt genug dafür. Jeden Tag muss er damit rechnen, einen Einberufungsbefehl zu erhalten. Er kann sich nicht vorstellen, Soldat zu werden, eine Uniform tragen, mit einem Gewehr herumlaufen. Er hat eine bessere Idee. Ich gehe zur Truppenbetreuung nach Frankreich und mache Fronttheater, verkündet er seinen Eltern. Diesen Floh hat ihm irgendein älterer Musiker ins Ohr gesetzt. Fronttheater sei das reinste Vergnügen, hat er ihm erzählt. 11 Tage nach seinem 16. Geburtstag zieht Paul Kuhn mit 5 Wiesbadener Revue-Girls in das besetzte Frankreich. Von dem Vorschuss, den Paul Kuhn bekommt, lässt er sich erst einmal einen schicken Zweireiher anfertigen. Diese Leidenschaft für Schönes, ob es um Kleidung, Musik, Autos oder einen Abend mit Freunden geht, wird noch vieles in Paul Kuhns Leben bestimmen. Es muss doch schön sein, sagt er später immer wieder, als sei dies nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine Erklärung. Abends tritt das Fronttheater in einer Flakstellung auf, die in einem Rangierbahnhof untergebracht ist. Sie lesen vor, tanzen, singen und spielen Schlager aus besseren Zeiten, um die Lanzer bei Laune zu halten. Wir haben auch dann bei Mir bist du schön gespielt, was eigentlich so eine jiddische Nummer ist. Wir haben das gespielt und da hat auch kein Mensch was gesagt. Und allgemein wollten die deutschen Schlager hören, die sie so kannten. Für eine Nacht voller Seligkeit und Herr Peter Kräuter und so. Nach einigen Wochen zieht das Fronttheater weiter an die normannische Küste. Sie landen in der Hafenstadt Cherbourg und wohnen in kleinen französischen Hotels in der Umgebung. Am Nachmittag werden sie von einem Fahrer abgeholt, der sie zur jeweiligen Kaserne fährt und nach ihren Auftritten wieder zurück ins Hotel bringt. Doch deutsche Offiziere raten ihnen, begeben Sie sich besser irgendwo in eine Flakstellung. Gehen Sie nicht in die Hotels, da ist auch die französische Résistance. Sie sind deutsche Zivilisten, vergessen Sie das nicht. Das könnte unangenehm für Sie werden. Es wird noch viel unangenehmer. Am 6. Juni starten die Alliierten die Invasion in die Normandie. Kurz nach Mitternacht landen die ersten amerikanischen Fallschirmspringer hinter den deutschen Linien. Von England aus nähert sich die britische Flotte. Jagdbomber greifen im Tiefflug an. Einmal wird ein Munitionsbunker ganz in der Nähe getroffen und explodiert. Sie müssen weg, so schnell wie möglich. Aber wie? Als sie die Meldung erreicht, dass drei deutsche Schnellboote mit Verwundeten an Bord von Calais aus in Richtung Brest versuchen, den britischen Flottenverband zu durchbrechen, befiehlt einer der Offiziere, da müsst ihr mit. Kurz vor Saint-Malo, wo Paul Kuhn und die Mädchen von Bord gehen sollen, ist Tieffliegeralarm. Sie können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, da sie in einer Schleuse festsitzen und werden beschossen. Doch sie haben Glück. Niemand wird verletzt. Von Saint-Malo aus fahren sie im LKW über Paris in Richtung Heimat. Die Fahrten finden aus Sicherheitsgründen immer nur nachts statt. Nach mehreren Tagen und Nächten kommt Paul Kuhn tatsächlich unverletzt zu Hause in Wiesbaden an. Der amerikanische Posaunist und Bandleader Glenn Miller hat bereits im September 1942 sein Orchester aufgelöst, um den Army Air Forces beizutreten. Zu dieser Zeit gehört seine Band zu den erfolgreichsten der USA. Stücke wie In the Mood, Begin the Begin und Tuxedo Junction machen den typischen Glenn Miller Sound mit 4 Saxophonen und einer Klarinette weltberühmt. Jetzt möchte Miller seine Musik in den Dienst der Armee stellen, um den Soldaten Kraft und Trost durch Swing zu spenden. Er stellt ein Orchester zusammen, das in Theatern, Clubs, Krankenhäusern, Hangars und sogar auf freiem Feld spielt. Doch man will noch mehr. Nachdem man die deutsche Westfront durch die Invasion am 6. Juni bereits in die Knie gezwungen hat, soll die Armee nun mit einer besonderen Propagandaoffensive zur vollständigen Kapitulation bewegt werden. Guten Tag, Ilse, and hello everybody. Wie geht es? Danke sehr gut, Herr Major. Was bringen Sie zuerst? Musik. We're going to play Tail End Charlie. Unter dem Titel Music for the Wehrmacht werden von Ende Oktober bis Ende November 1944 insgesamt 6 Sendungen mit Glenn Miller ausgestrahlt, moderiert von der deutschen Ilse Weinberger. Der aus Frankreich heimgekehrte Paul Kuhn versucht, keine dieser Sendungen zu verpassen. Wenn dann Titel wie Moonlight Serenade aus dem kleinen Radiolautsprecher in der heimischen Küche kommen, weiß er, das ist meine Musik. Der zweite Bildungsweg. Jazz für GIs. Am 8. Mai 1945 ist der Krieg offiziell zu Ende. Besonders auffällig ist die Stille, die plötzlich herrscht. Keine Bomben, kein Tieffliegeralarm, kein Gleichschritt dröhnt mehr durch die Straßen. In Wiesbaden wie überhaupt im gesamten Rhein-Main-Gebiet übernehmen die Amerikaner das Kommando. Sie erklären das Frankfurter IG Farbenhaus, das Verwaltungsgebäude eines der weltgrößten Konzerne der 30er Jahre, zum Hauptquartier ihrer europäischen Streitkräfte und beginnen sich in dem Land, gegen das sie noch kurz zuvor Krieg geführt hatten, einzurichten. Ganz nebenbei machen sie Frankfurt damit auch für viele Jahre zur Metropole des deutschen Jazz. Überall in der Stadt werden jetzt für die Soldaten Clubs eingerichtet, in denen Bands live spielen. In kürzester Zeit entstehen allein im Großraum Frankfurt etwa 25 solcher US Army und Air Force Clubs. Die Clubs sind streng eingeteilt nach militärischem Rang und bis etwa 1949 auch nach Hautfarbe. Unter den amerikanischen Soldaten gibt es längst nicht genug Musiker, um in all den Clubs in Frankfurt und Umgebung für Live-Musik zu sorgen. Damit schlägt die Stunde der einheimischen Bands. Die Nachricht, bei den Amis kann man spielen, verbreitet sich in Windeseile. Und der Bedarf ist so groß, dass in kürzester Zeit Musiker aus ganz Deutschland ins Rhein-Main-Gebiet kommen. Ich sage immer, mein zweiter Bildungsweg. Repertoire habe ich da kennengelernt, im amerikanischen Club, für Jahre und immer wieder gespielt und immer die neuesten Titel. Und wir haben die Titel natürlich aufgefressen, weil sie gut waren, weil sie eine Substanz hatten, mit der man eben arbeiten kann und Spaß macht. Deswegen gibt es Evergreens und Standards, wie man dazu sagt. Die Musiker verdienen nicht schlecht bei den Besatzern. Zudem stecken die Amerikaner den jungen Deutschen hier eine Dose Kaffee und da eine Stange Zigaretten zu. Zigaretten sind nach dem Krieg ohnehin die eigentliche Währung. Von den Stangen, die Paul Kuhn von seinen Auftritten regelmäßig mit nach Hause bringt, zwacken sie immer ein, zwei Päckchen für den Eigenbedarf ab. Den Rest tauscht der Vater auf dem Schwarzmarkt gegen Mehl, Speck und Kartoffeln. Schnell spricht sich unter den Musikern herum, wann und wo noch ein guter Trompeter, ein timingsicherer Schlagzeuger oder eben ein versierter Pianist gebraucht wird. Und es dauert nicht lange, da spielt Paul Kuhn auch im etwa 40 Kilometer entfernten Frankfurt. Neben den Noten, die die Amerikaner den deutschen Musikern beschaffen, sorgen sogenannte V-Discs, das V steht für Victory, für ein stetig wachsendes Repertoire. V-Discs werden speziell für die US-Armee produziert. Es sind Schallplatten mit beinahe tagesaktuellen Aufnahmen aller damals bekannten Jazzmusiker. Frank Sinatra nimmt während des Zweiten Weltkriegs insgesamt knapp 70 Songs für das V-Disc-Label auf. Paul Kuhn wird die Karriere des Sängers aus Hoboken Zeit seines Lebens genau verfolgen. Während sich die deutschen Jazzmusiker bei den Amerikanern ein riesiges Repertoire aneignen, ihre Technik verfeinern und ihre Kondition verbessern, werden in Frankfurt Pläne für eigene Spielstätten geschmiedet. Denn die Konzerte in den amerikanischen Clubs finden fast immer unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit statt. Die Clubs sind amerikanisches Hoheitsgebiet und damit off-limits. Horst Lippmann, Hotelier und Schlagzeuger, ist neben dem Trompeter Carlo Boländer einer der rührigsten in dieser Zeit. Lippmanns Eltern betreiben ein Restaurant am Hauptbahnhof, in dem er gelegentlich Konzerte veranstaltet. Er sucht schon länger nach einem größeren Veranstaltungsort. Als er die Chance bekommt, den Saxophonisten Coleman Hawkins für einen Auftritt nach Frankfurt zu holen und bei sämtlichen Konzertdirektionen der Stadt auf Ablehnung stößt, beschließt er, es kurzerhand selbst zu organisieren. Es wird das erste Konzert eines amerikanischen Jazzstars auf deutschem Boden. Coleman Hawkins und die Kenny Clarke All-Stars treten im Althoff-Bau auf, dem Winterquartier des Zirkus Althoff, das auf dem Gelände des im Krieg fast völlig zerstörten Frankfurter Zoos steht. Das Gebäude ist aus Holz, weshalb es eine ausgezeichnete Akustik hat. Coleman Hawkins' Konzert wird ein großer Erfolg. Und nur wenig später gibt auch Duke Ellington sein erstes Deutschlandkonzert im Frankfurter Althoffbau. Er wird von den begeisterten Fans mit Transparenten am Hauptbahnhof empfangen und von 4000 nicht minder begeisterten Zuhörern im Konzertsaal bejubelt. In Frankfurt ist man jetzt sicher. Die deutsche Hauptstadt des Jazz liegt am Main. Die Könige von Berlin. Paul Kuhn hat in der Zwischenzeit seine Band aufgelöst und ist dem 16 Jahre älteren Schlagzeuger Freddy Brock-Sieper an die Isar gefolgt. In München treten sie unter dem Namen German Star Quintett im Studio 15 auf. Und Paul Kuhn spielt mit Brock-Sieper seine erste Schallplatte ein. St. Louis Blues und Shine. Zwei Stücke, mehr sind noch immer nicht auf die Schellackplatten zu pressen. Kurz darauf stellt der Schlagzeuger ihm ein mehrwöchiges Engagement in Berlin in Aussicht. Das Lokal liegt in der Nürnberger Straße und gehörte schon vor dem Krieg zu den legendären Tanzlokalen der Stadt. Emil Hoffmann, ein Bierimporteur, eröffnet dieses Relikt nach dem Krieg unter dem alten Namen Femina Bar. Er engagiert das Freddy Proxiber Quintett für 4 Wochen und zahlt den Musikern Abend für Abend 80 Mark. In den anderen Lokalen, die jetzt überall aus dem Boden schießen, sind Gagen von 3 Mark pro Stunde üblich. Die Bezahlung in der Femina Bar ist also sensationell gut. Der Monatslohn eines einfachen Handwerkers entspricht Ende der 40er Jahre etwa 2 Abendgagen der Musiker in der Femina Bar. Wir waren die Könige von Berlin, schwärmt Paul Kuhn noch Jahre später. Aufgrund des großen Erfolgs engagiert Emil Hoffmann das Quintett auch im folgenden Jahr wieder. Doch inzwischen hat sich die Lage in Berlin verändert. Die Sowjetunion macht auch nach der Währungsreform weiterhin ihre Machtansprüche gegenüber den Westalliierten geltend. Als sie beginnen, mit Tieffliegern über die Stadt zu jagen, um Präsenz zu zeigen, verlassen viele Menschen Berlin. Schon nach den ersten Abenden in der Femina Bar ist klar, es kommt niemand mehr. Die Barmädchen bringen ihr Strickzeug mit und nach 14 Tagen ist der Job für die 5 Musiker zu Ende. Proxiber löst sein Quintett auf und Paul Kuhn kehrt nach Wiesbaden zurück. Im Mai 1953 ruft Horst Lippmann das erste deutsche Jazzfestival ins Leben. Auch Paul Kuhn tritt hier auf. Als er sich nach dem Konzert auf den Weg zur Straßenbahn macht, sieht er, wie der Veranstalter des Festivals auf einen großen Buick zugeht. Der Wagen hat einen gigantischen Kühlergrill, dessen Chrom im Licht der Laterne blitzt. Hier stimmt etwas nicht, denkt Paul Kuhn. Es kann doch nicht sein, dass sich musikalisches Talent weniger bezahlt macht als Geschäftstüchtigkeit. Er will von der Musik leben können, und zwar gut und nicht am Rande des Existenzminimums. Das 2. deutsche Jazzfestival wird noch stärker als das 1. von den Medien wahrgenommen. In der Frankfurter Neuen Presse ist zu lesen: Dieses Festival war aufregender als ein 6-Tage-Rennen, überfüllter als eine Parteiversammlung, internationaler als ein Diplomatenempfang. Kuhn spielt auf dem Festival gleich in mehreren Formationen, unter anderem mit seinem eigenen Quartett und in einer etwas größeren Besetzung mit dem Wiener Saxophonisten Hans Koller, mit Albert Mangelsdorf Posaune und Rolf Kühn an der Klarinette. Katharina Valente tritt als Sängerin der Big Band von Kurt Edelhagen auf und feiert auf dem Festival ihren ersten großen Erfolg. Zum 2. Jazzfestival fährt Paul Kuhn bereits mit einem nagelneuen Opel Capitan. Auf dem Weg zurück nach Wiesbaden lässt er den Abend Revue passieren. Er ist zufrieden. Es war ein gelungenes Konzert. Das Publikum tobte und wollte Zugaben. Er ahnt nicht, dass dies erst einmal für viele Jahre sein letzter stürmisch beklatschter Erfolg auf einer der großen Bühnen des Jazz sein wird. Paulchen Kuhn, der Mann am Klavier. 1954 kommt Paul Kuhns Karriere langsam richtig in Fahrt. Er hat ein Engagement in der Bar des Düsseldorfer Hotels Breidenbacher Hof und zieht mit seiner Frau Gisela von Wiesbaden ins Rheinland. Da sich seine Tätigkeit auf die Abende beschränkt, hat er tagsüber Zeit, um Arrangements zu schreiben. Er kann inzwischen arrangieren, ohne auch nur eine Note am Klavier spielen zu müssen. Ich habe das nie als Hobby angesehen. Es war für mich immer ein Beruf und habe den versucht, so gut wie überhaupt nur möglich zu machen. Ich habe mich mit Orchestern befasst. Ich weiß, wie man mit Orchestern umgeht. Ich weiß, wie man für ein Orchester schreibt. Das ist ja eine ernsthafte Sache. Aber Musik ist so eine Sache. Ach naja, der macht ein bisschen Musik. So lustig ist das oft gar nicht, weil das ist eine richtige Arbeit. Man sollte den Beruf, den man macht, halt schon ernst nehmen, aber nicht wir ernst dabei versauern. Und das ist so furchtbar. Zur selben Zeit entwickelt sich in Köln ein reges Studioleben. Die Schlagerproduktion ist jetzt in vollem Gange und in den Aufnahmestudios werden ständig Musiker gebraucht. Auch Paul Kuhn wird jetzt häufig für solche Aufnahmen gebucht und man wird ab 1954 kaum eine Aufnahme aus den Kölner Studios finden, bei der er nicht mitgewirkt hat. Eine der Plattenfirmen, die EMI Elektrola, bietet ihm schließlich einen Vertrag als Pianist und Arrangeur an. Paul Kuhn ist jetzt fast rund um die Uhr im Studio, arrangiert, spielt Klavier, komponiert. Eines Nachmittags kommt Nils Nobach, der Produktionsleiter der EMI Elektrola, in den Regieraum des Studios, in dem Paul Kuhn gerade zu tun hat. Er wirft ihm ein Notenblatt auf eine Ablage neben dem Mischpult. »Das musst du unbedingt singen. Du bist der Typ dafür, mit deinem jungen Grinsen und der Zahnlücke.« Paul Kuhn nimmt das Blatt, das da zwischen einer leeren Kaffeetasse und einem vollen Aschenbecher gelandet ist, und liest »Der Mann am Klavier«. Ein Walzer, komponiert von Horst Heinz Henning. »Ein Schlager? Vergiss es, das singe ich nicht.« Nobach versucht es noch einmal anders. »Denk doch mal darüber nach, wie viel Geld du mit so einem Schlager verdienen kannst.« Damit hat er einen Nerv getroffen. Er ist Musiker, also muss und will er mit Musik auch seinen Lebensunterhalt bestreiten. Alles andere wäre in seinen Augen nicht professionell. Vielleicht denkt er auch an die Szene nach dem Jazzfestival in Frankfurt, als der Veranstalter in seinen glänzenden Buick stieg, während er, Paul Kuhn, zur Straßenbahn laufen musste. Also sagt er, na, meinetwegen, und denkt, das Lied ist so banal, das wird bestimmt nichts. Für einen erfahrenen Jazzmusiker ist das Einspielen eines solchen Stücks keine große Sache. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Bier. Sagen Sie ihm, es wär von mir, es wär von mir, es wär von mir. Er singt das Lied leidenschaftslos, beinahe gelangweilt. Man hört, dass ich überhaupt keine Lust hatte, diesen Titel zu singen, findet er noch Jahre später. Stiller kann Protest allerdings kaum ausfallen. Nobach und er beschließen noch schnell, dass die Single nicht unter seinem Namen erscheinen soll. Paulchen am Klavier soll als Sänger auf dem Cover stehen. Gerade mal 2 Minuten und 21 Sekunden dauert der Mann am Klavier. Sie werden der Karriere von Paul Kuhn eine entscheidende Wendung geben. Die Single ist über 20 Wochen in den Hitparaden und verkauft sich allein im ersten Jahr 250.000 Mal. Der lustlos nebenbei eingespielte Titel wird Paul Kuhns erster großer Hit. Die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, war eigentlich, ja, war hier und da eine Jazzaufnahme, aber es war Tanzmusik. Ich habe so mit Barmusik die ersten Platten relativ gut verkauft worden sogar. Und ich habe einfach gemacht, so der Mann am Klavier. Es war Tanzmusik, aber die geswingt hat. Ich meine, die Puristen, die haben natürlich gegen sowas, die Jazzleute, die da verbissen am Jazz hängen, die aber das auch machen würden, wenn sie Erfolg hätten mit irgendwas. Man wird so kommerzielle Musik, was ist das eigentlich? Alles, was sich gut verkauft, aber das muss ja nicht schlecht sein. Dass man in Deutschland trennt, was in Amerika ganz selbstverständlich mit dem Begriff Entertainment zusammengefasst wird, nämlich Unterhaltungsmusik und Jazz, bekommt er von jetzt an über Jahrzehnte zu spüren. Und wird fortan das Paulchen nicht mehr los. Keiner seiner Freunde, kein Musikerkollege nennt ihn so. Doch die Presse stürzt sich darauf. Er mag das von Anfang an nicht, aber er lässt es geschehen. Erst viele Jahre später wird er sich auch in Interviews dazu äußern, dass es ihm nicht gefällt, wenn man ihn Paulchen nennt. Ändern wird das nicht viel. Welcome to New York. Paul Kuhns Schwiegervater organisiert in diesen Jahren mit großem Erfolg Schrotttransporte nach Amerika. Für die Reedereien sind das lukrative Aufträge. Darum tun sie alles, um sich mit dem Unternehmer gutzustellen. Als ein norwegischer Reeder ihm gegenüber die komfortabel ausgestatteten Kabinen seiner modernen Frachtschiffe preist, beschließt der Schwiegervater im August 1955, seiner Tochter und ihrem Mann eine solche Reise nach New York zu schenken. Paul Kuhn ist endlich in der eigentlichen Hauptstadt des Jazz angekommen. Hier leben die großen Stars, die Vorbilder. Hier ist Jazz ein Teil der Kultur und wird nicht wie in Deutschland mit Unverständnis und Argwohn betrachtet. Er nimmt sich vor, all die Clubs aufzusuchen, von denen man sich zu Hause erzählt, und so viele Konzerte wie nur irgend möglich zu besuchen. Zuerst das Village Vanguard, dann das Birdland am Broadway, Ecke 52. Straße. Von der Musik in der Bar des Waldorf Astoria ist Paul Kuhn allerdings enttäuscht. So zickig spielt man nicht einmal mehr in deutschen Bars. Und das will viel heißen, wird ihn die Zeitschrift Jazzpodium in der September-Ausgabe in einer kurzen Meldung unter der Überschrift Kuhn in Manhattan zitieren. Im Basin Street East, einem Kellerlokal in der 52. Straße, spielt das Oscar Peterson Trio mit Ella Fitzgerald. Die Musiker werden mit Spannung erwartet. Paul Kuhn und Ella Fitzgerald sind sich Anfang der 50er Jahre bei einem Konzert in Frankfurt kurz begegnet. Jetzt entdeckt sie ihn im Publikum. Hey, do I know you? Will sie wissen. Er nickt. Frankfurt? Yes. Sie lacht herzlich. Welcome to New York. In der Pause kommt Paul Kuhn mit dem Mann, der neben ihm sitzt, ins Gespräch. Er stellt sich als Matt Dennis vor. Sie reden ein bisschen über Jazz, New York und die Hitze, die Manhattan seit Tagen fest im Griff hat. Matt Dennis ist ein bekannter Musiker, ein vielbeschäftigter Arrangeur und Komponist. Er arrangierte während des Zweiten Weltkriegs viel für das Orchester von Glenn Miller. Es sind genau die Arrangements, die Paul Kuhn als 16-Jähriger heimlich im Radio gehört hat. Als Paul Kuhn erzählt, dass auch er Musiker ist und gerade eine Schallplatte in den Charts hat, sagt Matt Dennis, als sei dies das Normalste von der Welt, »Wenn du hierbleiben willst, ich helfe dir. Ich habe eine Sendung beim lokalen Fernsehsender KTTV und eine Show auf NBC.« Wir machen hier gerade erste Versuche mit Farbfernsehen. Da gibt es viel zu tun, auch für gute Musiker. Überleg's dir. Fernsehen ist in Amerika das Medium der Stunde. TV-Stars genießen Kultstatus. Wenn du hier bleiben willst, ich helfe dir. Da ist sie also, die Chance des Lebens. Gut getarnt zwischen zwei Sets, ein paar Drinks und einigen Zigaretten. In einem lauten Club in der 52. Straße in Manhattan, New York. Paul Kuhn ist 27 Jahre alt. Er hat in Deutschland gerade einen Hit. Und es warten neue Aufgaben auf ihn, wenn er nach Köln zurückkehren wird. Was würde passieren, wenn er tatsächlich in New York bliebe? Hier müsste er wieder bei Null anfangen. Was könnte Matt Dennis dann wirklich für ihn tun? Paul Kuhn braucht erst einmal einen Drink. Die Luft steht im Basin Street East. Die Leute reden, lachen und trinken. Paul Kuhn fischt die Olive aus seinem Martini und sagt, I can't stay here in New York. I have to go back. I have this record going strong. I have to care for my business. We're in love. Zurück in den Kölner Studios nimmt Paul Kuhn unzählige Titel auf. Arrangiert, begleitet auf dem Klavier oder singt selbst. Vieles davon wird veröffentlicht. Manches landet aber auch für immer in den Archiven der Plattenfirma. Er hat das Paulchen schnell wieder abgeschafft. Und die Schallplatten erscheinen jetzt unter seinem Namen. Seine Lieder haben ihn populär gemacht. Er wird auf der Straße angesprochen und muss Autogramme geben. Paul Kuhn ist jetzt ein Schlagerstar. Darüber hinaus wird er für den Film entdeckt. Seine erste kleine Rolle hat er an der Seite der schwedischen Sängerin Bibi Jones in dem Film »Wie werde ich Filmstar?« Mitte der 50er Jahre erscheinen unzählige solcher Filme mit schlichter Handlung und viel Musik. Für das Cover der LP »Millionäre aus USA« mit Hits aus den 40er Jahren, die allesamt Millionenerfolge waren, muss Paul Kuhn zu Fotoaufnahmen. Vor einem Hochhaus steht ein amerikanischer Straßenkreuzer. Paul Kuhn, roter Pullover, schwarze Hose, dunkle Sonnenbrille, sitzt lässig rauchend auf der riesigen Kühlehaube eines silbergrauen Chevrolet Biscayne. Es ist sein eigener. Glamour mit Bodenhaftung, die SFB Big Band. Eines Morgens erhält Paul Kuhn einen Anruf aus Berlin. Dieter Finnern, Leiter der Abteilung Fernsehunterhaltung beim Sender Freies Berlin, ist am Apparat. Herr Kuhn, könnten Sie sich vorstellen, das SFB-Tanzorchester zu leiten? Wieder einmal kommt eine große Chance wie aus heiterem Himmel. Eine Big Band zu leiten ist eine reizvolle Aufgabe. Andererseits, Was in Berlin in dieser Zeit künstlerisch passiert, findet im Prinzip unter Ausschluss der westdeutschen Öffentlichkeit statt. Der SFB ist schon knapp 30 Kilometer über die Stadtgrenze hinaus Richtung Westen nicht mehr zu empfangen. Für einen erfolgsverwöhnten Künstler ist Berlin tiefste Provinz. Paul Kuhn bittet Finnern um ein wenig Bedenkzeit. Den Vertrag in Berlin kann er nur unterzeichnen, wenn sichergestellt ist, dass er mit dem Orchester mindestens 3 oder besser 4 Fernsehsendungen pro Jahr hat, die bundesweit ausgestrahlt werden. Das ist seine Bedingung. Und er will mit dem Orchester auf Tournee gehen, auch in Europa. Beim Sender rennt er damit offene Türen ein. Finnern hatte schon in den ersten Interviews zu Paul Kuhns Engagement angedeutet, dass er mehrere Fernsehshows mit ihm und dem Orchester plane. Nun haben sich seine Pläne konkretisiert. Pauls Party. Eine Show, deren Konzept so verblüffend wie einfach ist. Der Sender veranstaltet mit dem Tanzorchester freitagabends ein öffentliches Konzert, zu dem jeweils 2 bis 3 Sängerinnen als Gäste eingeladen werden. Die Aufzeichnungen des Konzerts dienen als Material für die eigentliche Sendung, bei der Paul Kuhn und seine Gäste in entspannter Atmosphäre im Studio sitzen und sich das Konzert auf Monitoren anschauen. Sie betrachten also gemeinsam mit den Fernsehzuschauern das Geschehen, an dem sie selbst beteiligt waren. Und genau wie die Zuschauer zu Hause sehen Paul Kuhn und die Interpretinnen die Aufzeichnungen dabei zum ersten Mal. Kurz vor Weihnachten 1968 wird die erste Sendung mit den Sängerinnen Alexandra, Heidi Brühl und Peggy March ausgestrahlt. 3 Jahre später erhalten Paul Kuhn und Dieter Finnern für Pauls Party die goldene Kamera. Paul Kuhn hat eine vielbeachtete Fernsehshow, das Orchester ist auf Sendung und er kann sich damit auch als Bandleader profilieren. Sein Einstand beim SFB ist mehr als gelungen und Finnern beschließt eine Umbenennung. SFB Tanzorchester klingt ihm zu spießig und es passt ganz einfach nicht mehr zu dem, was Paul Kuhn inzwischen aus der Band gemacht hat. Das Orchester soll künftig als SFB Big Band auftreten. Paul Kuhns Vertrag als Orchesterchef wird vorzeitig um 3 Jahre verlängert und er beschließt nun doch von Köln an die Spree zu ziehen. Finnern hat schon wieder neue Ideen. Er plant, eine Sendung zu machen, in der nichts weiter passiert, als dass die SFB Big Band spielt. Keine großen Moderationen, keine Gäste, nichts. Nur Paul Kuhn und die Big Band. Das ist ja Radio, empört sich der Programmchef. Das ist Fernsehen pur, kontert Finnern. Die Sendung heißt Tanzmusik, dauert knapp 30 Minuten und wird beim Publikum der größte Erfolg, den Finnern und Paul Kuhn je gemeinsam produzieren. Die Big Band spielt im Studio, das mit wenig Aufwand zu einem Tanzlokal umdekoriert wurde. Dazu werden ein paar Zuschauer eingeladen, die zur Musik tanzen. Jede Folge steht unter einem Thema. Hits von gestern, Music made in Germany oder Musik von Tommy Dorsey. Nach diesen Sendungen bekommt die Redaktion waschkörbeweise Zuschriften begeisterter Zuschauer, die sich für die Musik bedanken und berichten, dass sie tatsächlich zwischen Krimi und Ziehung der Lottozahlen die Sessel beiseite geschoben und getanzt haben. Paul Kuhns Vertrag mit der SFB Big Band ist abermals verlängert worden. Seine Band ist erfolgreich und er kann musikalisch vieles von dem verwirklichen, was er sich vorstellt. Er leitet eine der besten Big Bands in Europa und begleitet Stars wie Dionne Warwick, Jerry Lewis, Ray Charles oder Shirley Bassey. Er fährt ein himmelblaues Cadillac Eldorado Cabriolet, besitzt ein Haus in Spanien und hat eine Ferienwohnung in den Schweizer Bergen gekauft. Er ist jetzt 50 Jahre alt und es könnte nicht besser für ihn laufen. Auch eine neue Fernsehshow ist geplant. Sie wird Patenkinder heißen. Bekannte Künstler stellen einen jungen, noch unbekannten Kollegen vor, von dem sie glauben, dass er eine besondere Begabung hat. Im Studio wird dazu live gespielt. Die Big Band ist fürs Fernsehen allerdings auf ein Combo-Format zusammengeschrumpft. 4 Bläser plus Rhythmusgruppe. Patenkinder wird von der Kritik und auch vom Publikum eher zurückhaltend aufgenommen. 1978 ist der SFB für die Silvestersendung im ersten Programm verantwortlich, die im Turnus immer von einem anderen Sender der ARD ausgerichtet wird. Die von Finnern produzierte Silvesterparty mit der SFB Big Band wird ein Reinfall und ruft die Kritiker auf den Plan. Öffentlich wird gemutmaßt, ob es nicht mehr genügend Geld für gute Programme gäbe. Oder verschlingt die Big Band unter Paul Kuhn zu viel von dem, was man beim SFB zu wenig hat? Fragt die Welt am Sonntag. Es ist das erste Mal, dass die Arbeit des Erfolgsteams Dieter Finnern und Paul Kuhn öffentlich unter Beschuss gerät. Ende April ist Paul Kuhn zu Studioaufnahmen in Köln. Er spielt seine LP Romantic Piano ein. Das Album wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem es nur ein Flop werden kann. Zwischen Weihnachten und Neujahr 1979. Das Label kündigt ihm daraufhin nach mehr als 20 Jahren den Vertrag. Außer Paul Kuhn sind noch einige andere Musiker betroffen. Die Firmenleitung plant unter dem verkaufsträchtigen Etikett Neue Deutsche Welle und mit LPs wie Monarchie und Alltag von den Fehlfarben eine Rundumerneuerung. Im Laufe des folgenden Jahres kursieren immer wieder Gerüchte um den Fortbestand der SFB Big Band. Paul Kuhns Vertrag läuft Ende 1980 aus. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, ist unsere Stadt um eine der besten Bands Europas ärmer, beschreibt er gegenüber der Presse die Situation. Trotz dieser Ungewissheiten bereitet er sich auf ein großes Ereignis vor, das im November ansteht. Die SFB Big Band wird anlässlich der 200-Jahr-Feier in Los Angeles gastieren. Berlin schenkt der Partnerstadt am Pazifik 3 Abende mit dem Orchester. Gaststars sind Katharina Valente, Hildegard Knef, Udo Jürgens und Katja Epstein. Die Band wurde umjubelt wie noch nie deutsche Künstler in Los Angeles, wird man später in der deutschen Presse lesen. Paul Kuhn nutzt die Tage in Kalifornien, um sich einen neuen Wagen zu bestellen. Eine silbergraue Corvette, die per Schiff nach Hamburg verfrachtet und dort etwa 6 Wochen später eintreffen wird. Zurück in Berlin werden die Musiker mit einer schlechten Nachricht empfangen. In Los Angeles gefeiert, in Berlin gefeuert, wissen die Zeitungen bereits. Es ist also amtlich. Paul Kuhns Vertrag wird nicht noch einmal verlängert. Die Big Band wird aufgelöst und 18 Musiker sind über Nacht arbeitslos. Erfahren haben sie es aus der Presse. Zu einer würdigen Verabschiedung der Band wird es nicht mehr kommen. Alles auf Anfang. Die Musikszene hat sich gewaltig verändert, seit Paul Kuhn als Bandleader nach Berlin gegangen ist. Jazz macht Anfang der 80er Jahre nur noch etwa 4% des Umsatzes der Plattenfirmen aus. Während er in den 50er Jahren der Sound der Jungen war, verkommt er in den 80ern immer mehr zur Sache von Nostalgikern. Zudem kürzen alle Sender in diesen Jahren die Gelder für Orchester und entlassen Musiker. Das große Big-Band-Sterben hat längst begonnen. Anfang 1981 kündigt das für Paul Kuhn zuständige Finanzamt in Berlin eine Betriebsprüfung an. Nichts Außergewöhnliches, denkt er. Das trifft früher oder später jeden einmal. Doch die Prüfung im Januar 1981 wird das erste Kapitel einer an Fehleinschätzungen, Versäumnissen und Schwierigkeiten kaum zu überbietenden Steuergeschichte, die sogar noch die Einführung des Euro überdauern wird. Das neue Jahr beginnt für ihn genauso schlecht, wie das alte aufgehört hat. Ohne die Arbeit beim SFB gibt es für Paul Kuhn keinen Grund mehr, in Berlin zu bleiben. Im Gegenteil. Aufgrund der politischen Situation ist die Stadt für einen freiberuflichen Musiker noch immer ein denkbar schlechtes Pflaster. Paul Kuhn zieht nach Köln und kann hier in kurzer Zeit eine kleine Formation mit guten Musikern zusammenstellen. Er ist jetzt 53 und fängt im Prinzip noch einmal von vorne an. Für 18.000 Mark ist er zu haben. Er spielt in TV-Shows, bei Studioaufnahmen, auf Galas, Pressebällen und Betriebsfesten. Am 24. Mai 1981 meldet die Bild-Zeitung: Jetzt spielt er wieder. Gott sei Dank. Im Herbst desselben Jahres erhält er das Engagement, Peter Alexander auf seiner 3-monatigen Tournee durch ausverkaufte Häuser in Deutschland und Österreich zu begleiten. Ehe er sich's versieht, ist er mit seiner neuen Band zurück auf der großen Bühne. Am 31. Januar 1985 hat er auch wieder eine eigene große TV-Show. Sie heißt »Der Mann am Klavier« und läuft zur besten Sendezeit um 19.30 Uhr im ZDF. Ich musste ja schon befürchten, dass es mir ergeht wie Hermann Prey, erinnert sich Paul Kuhn später an die Jahre nach SFB und Big Band. Hermann Prey wurde einmal, nachdem er längere Zeit nicht im Fernsehen aufgetreten war, auf der Straße angesprochen. Verzeihen Sie, sind Sie nicht früher Hermann Prey gewesen? Seit dem 1. August 1989 verzichten die Zeitungen und Zeitschriften des Axel Springer Verlags auf die Anführungszeichen bei der Nennung der DDR. Sie waren von Axel Springer einst persönlich angeordnet worden, um den provisorischen Charakter des Arbeiter- und Bauernstaates zu verdeutlichen. Immer mehr Menschen flüchten über die grüne Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Anfang September findet in Leipzig die erste von zahlreichen Montagsdemonstrationen statt, auf denen unter anderem mehr Reisefreiheit sowie die Abschaffung des Ministeriums für Staatssicherheit gefordert wird. Paul Kuhn erlebt die Öffnung der Mauer wie viele andere zu Hause vor dem Fernseher. Doch seine Freude über die politischen Entwicklungen ist von persönlichen Sorgen überschattet. Die Steuersache ist abermals in eine neue Runde gegangen. Er hat die vierte Betriebsprüfung hinter sich. Forderungen in enormer Höhe stehen ins Haus, denen Paul Kuhn nicht wird nachkommen können. Er, der in einer beinahe altmodischen Weise großzügig ist, der sich für Geld nur so lange interessiert, wie er es für schöne Dinge, ein gutes Essen oder für gute Freunde ausgeben kann, glaubt immer noch, dass sich die Sache klären wird. Das muss ein Irrtum sein, ist er sich sicher. Im November 1994 schließlich erreicht die Steuergeschichte ihren Höhepunkt. Paul Kuhn wird wegen Steuerhinterziehung zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Als beinahe noch unerträglicher als die enormen Geldsorgen, die mit dem Urteil verbunden sind und die ihn für den Rest seines Lebens begleiten werden, empfindet er dessen Ungerechtigkeit. Während Mitte der 90er Jahre die Engagements für die Big Band zurückgehen, bekommt Paul Kuhn immer häufiger Anfragen, im Trio zu spielen. Mit Piano, Bass und Schlagzeug. Diese Musik ist einfach lebendig und ich glaube auch, dass viele Leute eben es leid sind, sich von Lautsprechern unterhalten zu lassen. Also wenn man so in den Saal geht und da sitzt eine Band und die spielen und die Musik passiert dann in dem Moment und da ist nichts, keine Zuspielung und doppelten Boden und so gibt's gar nicht und noch ein bisschen Echo, Hall drauf oder so, gar nichts. Wir spielen so, wie wir halt spielen und das haben wir damals auch gemacht. Nur heute klingt es ein bisschen besser. Zurück zu den Wurzeln. Blame it on my youth. Nach einem Konzert im Ratskeller in Köpenick lernt er einen Produzenten aus Berlin kennen, der ein kleines Label namens Timbre betreibt und ihm vorschlägt, eine CD mit seinem Trio zu produzieren. Während die Boulevardpresse von den Aufnahmen keinerlei Notiz nimmt, was zu erwarten war, wird die CD Land auf Land ab im Kulturteil der Zeitungen besprochen. Das erste Mal nach vielen Jahrzehnten steht Paul Kuhn wieder im deutschen Feuilleton. Die Kritiken sind durchweg positiv. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen: Paul Kuhn verstand schon etwas vom Jazz-Klavierspiel, als andere Musiker ihre Klänge nach den Weisen aus dem Singkamerad ausrichteten. Dann fand er einen Song und konnte seine Karriere an den Nagel hängen. Gebt dem Mann am Klavier noch ein Bier war kein Schlager, es war ein Stigma. Den Musiker nahm man ihm danach kaum noch ab. Nun zeigt eine CD, Blame It On My Youth, welch ein wunderbarer Jazzpianist Paulchen Kuhn doch immer gewesen ist. Der Artikel erscheint einen Tag vor Paul Kuhns 69. Geburtstag. In Salzau an der Ostsee findet 1997 das alljährliche Festival Jazz Baltica statt. Paul Kuhn erhält das Angebot, dort kurzfristig für den erkrankten Stefan Grappelli einzuspringen. Im Rahmen des Festivals lernt er Gabi Kleinschmidt und ihren Sohn Frank kennen. Gabi Kleinschmidt ist seit Mitte der 70er Jahre Musikagentin und organisiert Tourneen für namhafte europäische und vor allem amerikanische Musiker. Ihr Sohn Frank betreibt in Freiburg ein kleines, unabhängiges Jazzlabel. Diese Begegnung legt den Grundstein einer auf Engagement und Vertrauen begründeten Zusammenarbeit und ermöglicht Paul Kuhn in den folgenden Jahren die Verwirklichung vieler musikalischer Pläne. Im Sommer 2000 geht Paul Kuhn mit der SWR Big Band auf Tournee. Gemeinsam mit Hugo Strasser und Max Greger spielen sie als Swing-Legenden die großen Big Band-Titel der 30er und 40er Jahre. Die Konzerte der ältesten Boygroup der Welt, wie die Zeitungen schreiben, sind überall ausverkauft. Paul Kuhn wird in diesen Jahren mit Ehrungen geradezu überhäuft. Es ist fast so, als wolle man nachholen, was man die letzten 20 Jahre versäumt hat. Er erhält abermals eine goldene Kamera. Die Deutsche Sinatra Society trägt Paul Kuhn die Ehrenmitgliedschaft an. Ihm wird die German Jazz Trophy Alive for Jazz verliehen und die goldene Europa für sein Lebenswerk. Zu seinem 75. Geburtstag hat er sich selbst das schönste Geschenk gemacht. Young at Heart, eine CD mit 14 Titeln, Bläsersatz und sehr viel Swing. Paul Kuhn and the Best soll die Formation heißen. Die Idee zu diesem Album mit All-Star-Besetzung stammt von Frank Kleinschmidt. Und er muss Paul Kuhn nicht lange überreden. Das Album landet, kaum dass es veröffentlicht ist, auf Platz 2 der deutschen Jazzcharts. Young at Heart wird mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und dem Jazz Award des Bundesverbandes der phonographischen Wirtschaft ausgezeichnet. Für 2003 ist eine mehrwöchige Tour mit The Best geplant. Die neuen Musiker fahren mit dem Bus kreuz und quer durch die Republik. Zwischen den Konzerten hat Paul Kuhn jede Menge Termine. Unablässig gibt er Interviews und absolviert Aufnahmen für Funk und Fernsehen. Manchmal betrübt es ihn ein wenig, dass besonders attraktive Angebote erst so spät kommen. Jetzt, da ihm das Arrangieren aufgrund der Erkrankung seiner Augen so viel Mühe macht. In der Tragikomödie »Schenk mir dein Herz« unter der Regie von Nicole Wegmann, die im Mai 2011 bundesweit in den Kinos startet, spielt Paul Kuhn an der Seite von Peter Lohmeier einen alten Jazzpianisten, der in der Reha musiziert, Kette raucht und einfach seine verbleibende Zeit genießen will, statt die Folgen seines Schlaganfalls auszukurieren. »Du willst nicht im Ernst mit dem Schlagerfuzzi eine Band aufmachen?« fragt ihn im Film sein betagter Mitstreiter und Schlagzeuger entsetzt. Darauf Paul Kuhn verschmitzt: »Am Ende starten wir noch durch, obwohl wir keine 80 mehr sind.« Kurz vor seinem 85. Geburtstag erfüllt sich noch ein weiterer Traum für Paul Kuhn. Er begibt sich in die legendären Capitol Studios in Los Angeles, wo einst Frank Sinatra seine Songs aufnahm, um dort unter der Regie des Toningenieurs und siebenfachen Grammy-Gewinners Al Schmidt ein Album mit Jazz-Standards einzuspielen. Seine Mitstreiter im Studio sind der Schlagzeuger Jeff Hamilton sowie John Clayton am Bass. Die L.A. Sessions werden seine letzten Aufnahmen. Paul Kuhn stirbt am Abend des 22. September 2013 während eines Kuraufenthalts in Bad Wildungen. In einem hr2-Doppelkopf mit Karin Röder aus dem Jahr 2008 lieferte er seine Definition für die Musik, die ihn immer begleitet hat, den Swing. Man kann es ja nicht erklären, was Swing ist. Das Wort ist klar, schwingen, klar, aber es ist sehr schwer zu erklären. Ich sage oft, Bilder, moderne Bilder können sie nicht erklären. Können nur sagen, das ist schön oder nicht. Was den Swing ausmacht, wir können es auch nicht aufschreiben. Also es ist so schwer zu sagen. Man muss schlampig, aber konzentriert spielen. Alles so ein bisschen ganz, ganz locker oben hin, ganz locker. It's a world of music. It's a world of swinging romance. And my world is full of melodies, and all my troubles haven't got a chance. Es muss doch schön sein. Paul Kuhn, vom Wunderkind zur Jazzlegende. Feature von Nadja Meyer. Es sprachen Janina Sachau, Thomas Huber und Daniel Friedl. Ton und Technik Ursula Potyrer, Regie Marlene Breuer, Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2015.